Am 23. November fand im Kreis Gangneung, Bezirk Südhwanghae, eine gemeinsame Kundgebung von Armee und Volk zum 6. Jahrestag des Sieges im Artilleriegefecht um die Insel Yeonpyeong statt. Daran beteiligten sich der Kommandeur des 4. Korps der koreanischen Volksarmee, der Vorsitzende des Bezirkskomitees Südhwanghae der Partei der Arbeit Koreas, die Angehörigen der koreanischen Volksarmee, einschließlich der Offiziere und Soldaten, die am Artilleriegefecht um die Insel Yeonpyeong teilgenommen hatten, die leitenden Mitarbeiter und die Werktätigen im Kreis Gangneung. Vor der Kundgebung hängten die Werktätigen vom Kreis Gangneung den Armeeangehörigen, die beim Artilleriegefecht um die Insel Yeonpyeong Heldentaten vollbracht hatten, die Kränze um, überreichten ihnen die Blumensträuße und gratulierten ihnen zu ihren glänzenden Taten. Auf der Kundgebung betonten die Redner, der Sieg im Artilleriegefecht um die Insel Yeonpyeong sei ein großer Sieg der Ideologie und des Geistes der starken Revolutionsarmee von Baekdusan für die selbstlose Verteidigung ihres Führers und obersten Befehlshabers, sowie ein Sieg ihres Credos und Willens, denjenigen, die die Souveränität und Würde der TVRK verletzen, nicht im geringsten zu verzeihen. Nach der Kundgebung gab es Gratulationsauftritte der künstlerischen Propagandagruppe, der Truppe und der mobilen künstlerischen Agitationsgruppe vom Kreis Gangneung.